Schritt D, Übung 23. A. Beispiel. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht.